Willkommen bei der 57. Folge Humoralpathologie, dem schönsten Podcast der Welt. Wieder mit der Viererbesatzung Roger, Henning, Henrik, Tim. Wir können mal Hallo sagen. Ja, guten Tag. Guten Morgen. Sports, Music, Assemble, People. Was hat das nichts? Was? Achso, die haben sich aufgelöst, ne? Richtig. Aus den Bundesstudios unseres Instituts für Humoralpathologie. Eine Sondersendung, weil die Faxmaschinen in Japan gestern nicht stillgestanden haben. Denn die historische Nachricht wurde verkündigt, dass Sports Music Assemble People jetzt nicht mehr ist. Scheiße. Nach 25 Jahren. Ich wusste gar nicht, dass das dafür steht. Das ist direkt zum ersten Mal. Ja, das habe ich heute dann auch zum ersten Mal gehört, aber es fand ich lustig. Deswegen dachte ich, damit fange ich gleich mal an. Und ich fand lustig, das stand auch dann zwar überall, also ich habe es auf Twitter gelesen, aber dass das in Japan dann per Fax mitgeteilt wurde, weil die Japaner auch immer so faxgeil sind. Und faxgeil. Deswegen hat die ausländische Presse das nicht mitbekommen. Also ich erzähle das nochmal vielleicht ganz kurz für diejenigen, die nicht sofort verstanden, worum das geht. Die größte Boygroup in Japan, die es seit 25 Jahren jetzt gegeben hat, hat sich gestern, nachdem das schon eine Zeit lang sich abgezeichnet hat, aufgelöst. Und dann wurde diese Nachricht, weil die haben auch, obwohl die eine der größten Bands in Asien sind, weder eine Facebook-Seite noch irgendwie Twitter- oder YouTube-Präsenz, da dieses, brauchen die einfach dieses nicht. Label, für das die arbeiten, ziemlich oldschool ist. Und deswegen wurde diese Nachricht an ganz viele Faxmaschinen verschickt. Und damit wurde es dann bekannt. An bestimmte oder einfach mal so? Ich denke einfach an die ganzen News-Stations dort. An die ganzen Fax-Newsletter-Abonnenten. Richtig. Und dann war ich auf Kotaku, auf der umstrittenen Gaming-Seite, wo eigentlich einmal ein Japan-Korrespondent von denen ist ziemlich gut und kennt sich total gut aus. Und der hat nämlich sich zufällig letztes Wochenende auch ein neues Faxgerät gekauft, weil man das da einfach braucht. Und das liegt auch zum Teil daran, dass man in Japan für einige Dinge, zum Beispiel so um Stromrechnung zu bezahlen oder weiß auch nicht, für so gewisse Grundbedürfnisse braucht man eine Festnetztelefonnummer und da ist dann auch immer ein Fax dabei und eigentlich die meisten Festnetztelefone sind auch immer gleichzeitig ein Faxgerät, habe ich dann gelernt und habe mich dann auch dunkel dran erinnert. Festnetz. Ja, Festnetz. Ja, die müssen sich mal eine Scheibe abschneiden von ISIS, das muss echt mal alles ein bisschen moderner werden da in Japan. Aber irgendwie ist das ja auch immer ganz, ganz... Ja, süß, dass das da so gemacht wird. Ganz sympathisch. Das, in Japan sind einfach die ewigen 80er. Darauf bestehe ich noch immer, auf dieser Einschätzung. Ich höre nicht, dass dir jemand widerspricht. Nicht in diesem Podcast, auf jeden Fall. Danke. Ja, traurig. Was wir mit so einem Downer jetzt anfangen, finde ich irgendwie doof. Ja, das war's. Ich habe jetzt auch eigentlich keine Lust mehr, so... eigentlich weiterzumachen, wenn ich denke, wir sind jetzt auch schon zusammen für ungefähr 25 Jahre dabei. Mhm. Richtig. Und bald, ich meine, irgendwann müssen wir auch mal an unsere Nachfolger abgeben, Humoralpathologie Junior. Oder? Ich finde Humoralpathologie Kids. Humoralpathologie Babies. Ich finde es so schön, wenn einfach der Podcast komplett ausgetauscht werden würde mit einer anderen Besetzung, ohne Kommentare. Einfach andere Leute, die aber ungefähr dasselbe erzählen. Ihr müsst jetzt den Podcast weitermachen. Wie geht denn das? Ja, auch keine Ahnung. Wir machen das einfach immer so. Da gibt's nicht viel zu erzählen. Wichtig ist, mal jedes Mal den Sound umzukonfigurieren, damit jedes Mal irgendwas nicht so ganz funktioniert. Richtig. Ja. Und dann musst du immer irgendwann, jetzt gibt es noch viele neue Ursprungsnamen gesagt werden. Und dann musste einer von euch sagen, ja. Ja. Uns wurde nämlich eine E-Mail geschrieben. Ja, uns wurde nämlich eine E-Mail geschrieben. Richtig. Tatsache. Von Thomas. Der hat geschrieben, liebe Humoralpathologierende. Und ach ja, er hat das schon geschrieben im November oder Dezember 2015. Und weil wir so gut sind, lesen wir die jetzt vor, nachdem uns diese E-Mail einfach nochmal geschickt wurde. Und er hat geschrieben, seit nunmehr 3 bzw. 4 oder jetzt wahrscheinlich 5 Jahren bin ich stiller Genießer, ungeduldiger Erwarter und regelmäßiger Wiederkonsumierer eurer Sendung. Heimlich verliebt in Stimmen, Stimmung, trockenen Humor, flache Wortspiele, Rätsel, die kein Quiz sind, Fritz Perfect, Japanisch-Lektion und Falkner-Latein. Ja, Fritz Perfect. Was haben wir gelacht? Kannst du das nicht mal zusammenschneiden, Fritz Perfect sagen? Dass man so eine ganz lange Fritz-Perfekt-Folge hat. Das wäre echt gut. Das können wir ja mal als Bonus für unsere Patreon-Hörer raushauen. Ja. Ach ja. Oder die machen wir dann, wenn wir mal Urlaub machen, damit die Hörer nicht so lange warten müssen. Genau, im Sommerurlaub. Genau. Ach ja, die Folgen mit Esoterik-Debunking mochte ich auch. Die meisten fallen zwar unter eine der vorgenannten Kategorien. Eine Sondernennung ist dennoch verdient. Ich hoffe, dass die räumliche Trennung nicht den schleichenden Tod der Humoralpathologie bedeutet. So ist doch bereits Flatterball gestorben. Ich wünsche euch allen unabhängig von der Erfüllung meiner Hoffnung nun das Beste und danke euch für viele Stunden bester Unterhaltung, gepaart mit wenigstens, mit wenigsten Informationen. Ja, flache Wortspiele. Ihr seid mein Tasty jede Woche. Herz. Oh. Vielleicht zu creepy, bleibt aber stehen, dann noch in Klammern. Sincerely, yours, Thomas. Und ein Ursprungsname fehlt ihm auch immer noch. Gechannelt vom Fachmann möchte er den. Der Fachmann ist ja leider nicht mehr tätig, habe ich festgestellt. Ich habe ihn versucht anzufunken und der sagt dann keine App unter dieser Adresse. Ja, ich glaube, der Fachmann muss nochmal neu aufgesetzt werden. Ja, aber deswegen macht der Stellvertreter vom Fachmann das heute und hat den Ursprungsnamen gechannelt. Der lautet Saporino. Nicht schlecht. Der war ein Jahr in der Mache. Ich hoffe, den gab es noch nicht. Den gab's garantiert noch nicht. Saporino. Und ist besonders gut geworden. Ey. Ach ja, Becker ist heute gar nicht dabei. Das liegt daran, dass wir immer ein bisschen schlecht planen. Wir haben jetzt beschlossen, ab von jetzt an Becker immer die Termine nennen zu lassen, an denen sie aufnehmen kann. Ja. Aber durch die Ausbildung ist sie immer so ein bisschen eingeschränkt. Letztens war der letzte Abend des Schlosscafés und da habe ich gearbeitet und da kam Merlin zu Besuch, also der Freund von Becker. Bekannt aus dem Tübinger Podcast-Cluster vor allem. Richtig. Genau, aus dem Cluster. Und der hat dann die Bombe gedroppt, dass sie jetzt eine andere Ausbildung macht. Jetzt nämlich ist sie nämlich Metzgerin, wird sie jetzt. What? Wow. Nein. Ja, die Bombe war so, ich stand an der Bar und habe nicht so richtig verstanden, was Merlin da sagt. Hä? Und das ist das, was ich verstanden hatte, dass sie sich jetzt zur Fleischerin ausbilden lässt. Ich glaube, das stimmt nicht. Nee, er hat nur Bäcker gesagt und dann Japaner und Fleischer. Und es ging aber eigentlich um eine andere Person, die Fleischerausbildung macht. Aha. So. Das sind die Neuigkeiten zu Bäcker. Das ist alles, was ich jetzt von Bäcker berichten kann. Also irgendeine Bäcker. Ja. Ich habe jetzt nicht verstanden, was jetzt die Wahrheit ist. Und was Ach so, ja, tut mir leid. Ich schneide das dann so zusammen, dass man das nachvollziehen kann. Ja, schön. Endlich nochmal einen Ursprungsnamen vergeben. Wir haben ja sonst anscheinend nur noch Stammhörer, die schon alle einen haben. Mhm. Müssen ja nochmal sagen, die sind ja umsonst. Man kann ja umsonst anfragen. Mhm. Also indem man zum Beispiel, man muss nur kurz auf YouTube gehen, so ein Schau und alle Videos gucken und da kommentieren. Wenn man auf jedem Kommentar hinterlässt, kriegt man umsonst einen Ursprungsnamen. Ja, und noch vielleicht bitte die Umfragen ausfüllen, die da verlinkt sind. Ja. Manchmal ist man dann noch hundertster Besucher und gewinnt. Genau. Dann hat es sich doppelt gelohnt. Einen USB-Stick. Richtig, mit Business-Geheimnissen. 2 GB. Was sind das? Business-Geheimnisse. Das sind 2000 MB. Mhm. Wie viel ist das in Songs oder in Bildern? Das sind 530 Songs. Kriege ich da eine Musik-CD drauf? Mhm. Eine neue Beginner-CD passt da drauf. Hört die so lang? Ja. Gott bewahre uns alle. Wie viel ist das in Bildern von Fußballfeldern? Kommt auch an, welche Auflösung, ne? Achso. Wenn das 4K ist, dann nicht mal eins. 4K. Ist alles 4K heutzutage. Ich habe ja auch meinen 4K Curved 3D-Fernseher jetzt gekauft. Hast du den Mai hier gemacht? Ja, genau. Ja, da freue ich mich. Hat auch nur 8.000 Euro gekostet. Naja, das ist... Na, aber wohin denn sonst mit dem Geld? Richtig. Irgendwas muss man ja machen. Das ist alles die Zukunft. Ja, das kannst du auch noch vererben an deine Kinder später. Ja. Dann können wir jetzt ja am Wochenende schön Filme gucken. Nicht mehr so wie ein Plebejer hier bei mir. Ja, also ich weiß nicht, also ich habe mein VR-Set. Was du machst, weiß ich nicht. Na, ich habe ja auf meinem Handy auch VR. Ja, du kannst mir so in regelmäßigen Abständen Sachen anfüttern. Damit ich so eine schöne Beefy-Roll. Kannst aufpassen, dass der Tropf immer gefüllt ist. Kannst die Bettpfanne halten. Genau. Immer um Red Bull nachschütten. Dass man nie wieder raus muss aus der VR. Dann ist es nämlich die richtige A. Dann ist die gar nicht mehr wie. Das machen wir auf jeden Fall. Erstmal schön irgendeinen Weltrekord brechen. Wenn jetzt Horst Lüning schon wieder einen neuen Weltrekord aufgestellt hat, dann können wir das ja auch mit VR. Oh, was hat er gemacht? Der hat in 24 Stunden am meisten Kilometer in einem Elektroauto zurückgelegt. Was? In einem Tesla wohlgemerkt. Nicht irgendein Elektroauto. Der hat ein YouTube-Video dazu auch gemacht, wo er das genau dokumentiert. Das geht gut 40 Minuten. Das ist sehr interessant. Ja. Weil da ist immer dann sein Sohn vorgefahren zu den Elektroaufladestationen, um dann da schon gleich einen Boxenstopp vornehmen zu können. Aha. Mit einem normalen Auto. Ach so. glaube ich. Wenn ich das richtig verstanden habe, ich habe da so ein bisschen bei genappt, als ich das gesehen habe. Ich gucke mal gerne die Horst Lüning-Videos, so wenn ich von der Arbeit komme, und döse dann dabei so ein bisschen ein und wache dann wieder auf und bin da ganz frisch. Ich habe jetzt auch was bei whisky.de bestellt und das ist leider nicht angekommen, weil ich vergessen habe, ich habe es in die Firma bestellt und habe vergessen, die Firma anzugeben und wo mein Name gegeben. Oh nein. Ah. War da wenigstens ein Polohemd dabei oder so? Nein, aber die Autogrammkarte war dabei. Ach, Mist. Ja, es ist ein bisschen traurig. Es ist echt ein bisschen traurig. Vor allen Dingen, wenn man bei whisky.de/humoralpathologie 30% sparen kann und dann das nirgendwo anfangen, dann hat man 60% verloren. Stimmt. Ja, sogar 70. Ja. Ja, wenn man das, wenn das wahr wäre, das wäre schön. Aber leider kriegen wir auch, selbst wir, keinen Rabatt bei whisky.de. Nicht mal wir. Dem Treffpunkt feiner Geister. Ja, und auch nicht beim Unternehmerblog, wo die Wahrheiten aus Wirtschaft und Politik genannt werden, die die Medien gerne mal verschweigen, oder was er da immer sagt. Das finde ich fast noch besser, auch wenn ich immer noch nicht genau weiß, ob ich seine Überzeugungen so teilen kann, ob der nicht auch so ein bisschen am Schwurbeln ist manchmal. Du musst dich ja auch mal herausfordern, du musst ja mal aus deiner Komfortzone rausgehen. Richtig. Wenn man aber mal mit dem Gedanken spielt, sich einen Gebrauchtwagen zu kaufen, dann sollte man sich definitiv die Videos von Horst Lüning dazu angucken. Der gibt da wirklich sehr wertvolle Tipps, wann es sich lohnt, einen Neuwagen zu kaufen und wann man doch lieber, weiß nicht, nach Holland fährt, um dann ein gutes Angebot zu schießen für ein BMW Cabrio oder so. Ja. Ja. Er hat auch ein bisschen viel mehr Geld als ich. Ja, ja, durch whisky.de. Er verkauft das nämlich mit Gewinn, den Whisky. Und das hat es dann zur Folge, dass ich immer mit ganz viel schlechtem Gewissen beim Prime Day und so weiter mir die Whiskys bestelle. Tja. Oder beim Cyber Monday, der wie ja könnte eigentlich man das nur lösen, dieses Problem? Die geheime Alkohol-Spirituosen-Woche ist. Da werden nicht nur Cyber-Deals verkauft. Cyber Monday, auch bekannt als Alki Monday. Ja, Liquor Week. Das geht ja auch mal eine ganze Woche. Cyber Monday-Woche. Ah, egal. Wahrscheinlich alles raus. Wie heißt das denn inzwischen? Cyber-Woche? Cyber Monday-Woche heißt es. Cyber Monday-Woche. Ich bin ziemlich sicher, ja. Die Cyber Monday-Woche vor allem Black Friday. Ja, und dann. Aber er hätte doch sicherlich Paul Mader auch einen guten Namen für erfinden können, wenn er schon die Woche voller Samstage kreiert hat. Ja, das stimmt. Die Woche voller Cyber Mondays. Das wär's. So, sagen wir mal zum eigentlichen Gehalt unserer Show kommen. Ja, ungern. Ja. Uninteressante Begebenheiten. Aus unserem Leben, die Politik und Medien gerne mal verschweigen. Richtig. Also ich muss sagen, die Systempresse hat da noch kein Wort drüber verloren, über die Wahrheiten, die wir hier manchmal so raushauen. Ungefiltert, in euer Ohr. Richtig. Und ich habe auch ein ungefiltertes Erlebnis gehabt, was ich hier mal erzählen kann. Musst du das jetzt eigentlich filtern? Musstest du da irgendwie so einen Non-Disclosure Agreement unterschreiben? Ich musste ein NDA unterschreiben. Nein, natürlich musste ich das nicht. Es ist natürlich ein Gentleman's Agreement, dass man nicht alles erzählt, was dann tatsächlich erzählt wurde. Und um mal zu sagen, worum es überhaupt geht, ich war letzte Woche hier in Marzahn in der Sneak Preview in einem Kino und wusste aber nicht, was kommt, wie es so bei der Sneak Preview ist, und dachte, es wird bestimmt entweder Finde den Fisch, Teil 2, oder wie heißt das mit den Bösen da? Suicide Squad, genau. Suicide Squad. Ja, das ist eins von denen ist, dann dachte ich schon wieder, ach nee, aber dann, nachdem dann irgendwelche Trailer kamen, hieß es plötzlich, hier ist er jetzt unser Gast für heute. Und wer kam herein? Ayman Abdallah. Uwe Boll. Ayman Abdallah. Mit seinem neuen Film. Damit solltest du jetzt eigentlich aufhören hier und sofort zum Sneakpot weitergehen, weil genau. Die sind doch die Sneak-Preview-Leute. Aber ich glaube, der Shoutout reicht denn dann schon, dann kriegen die auch wieder ein paar Hörer. Also, liebe Sneakies, ja, viel Spaß. Ne? Ja. Uwe Boll. Ja, und der war da und hat seinen letzten Film präsentiert. Vor seinem Tod. Den hat jetzt aufgehört, Filme zu machen. Volles Haus, oder wie war das? Voll. Halt relativ voll. Also, aber irgendwie ein paar wussten das, glaube ich, dass er kommt. Der hat dem bestimmt Bescheid gesagt, irgendwie bei hier Buschfunk. Kickstarter oder so. Ach stimmt, das war ja ein Kickstarter-Film. Ja. Das war so ein Kickstarter-Ding. Mhm. Und ja, die meisten wussten natürlich nicht. Und ja, dann kam der Film Rampage 3. der Abschluss der sozialkritischen Rampage-Trilogie. Die ist auch gerade wahrscheinlich besonders angenehm zu gucken, ist so nach dem Amoklauf und so. Ja, also es war auch thematisch sehr passend. Also in der Rampage-Serie geht es halt um einen Amokläufer, der aber nicht wirklich Amok läuft, sondern eigentlich will er im ersten Teil nur Geld stehlen. Aber irgendwie macht er das auch, also tötet dabei ganz viele Leute und am Ende schiebt er das seinem Freund in die Schuhe irgendwie, dass der das gemacht hätte oder sowas. Und dann hat er uns seine Notizen vorgelesen, der Uwe Boll dazu, und hat gesagt, Amok, man muss alle Leute töten, um ihnen zu zeigen, dass es keinen Ausweg gibt. Ja. Und es gibt keine, was, wie war es? Es gibt keine Alternative, man muss alle töten oder so. Und dann hat er gesagt, und das war aber eigentlich Notiz nicht zu Rampage, sondern zu einem früheren Film von ihm mit dem Namen Amoklauf. Bevor er international ein angesehener Regisseur geworden ist und dann englische Titel wählen musste. Ja, genau. Und in Rampage 2 geht es dann darum, dass dieser selbe Mensch dann einen Fernsehsender übernimmt und da die Leute in Geiselhaft nimmt und sagt, er will jetzt sofort hier auf Sendung gehen, sonst legt das alles in Schutt und Asche. Und dann geschieht es auch so und er legt alles in Schutt und Asche. Und strahlt dann auch noch so sein verrücktes Manifest aus und so, oder? Ich glaube ein bisschen, ja. Aber weil sie ihm dann eben den Hahn abdrehen, macht er dann alles kaputt. Und dann denkt man, er ist tot, aber dann gäbe es ja kein Rampage 3. Und in Rampage 3 ist er wieder da. Und diesmal ist es, also ich kann ja den vollen Titel sagen, Rampage 3, President Down. Und dieser Typ erschießt den Präsident von Amerika, den Verteidigungsminister und den Vizepräsident. Und er hat irgendwie so gut trainiert, dass die Leute sagen, es gibt nur zwei Leute auf der Erde, die diesen Schuss hätten machen können. Golgo, oder? Ja, so ist also Golgo 13. Und so in etwa war das. Der war irgendwie in einem 4 Kilometer entfernten Haus und hat von da aus den Präsidenten erschossen. Ja, wie jede Folge von Golgo 13. Ja, und dann hat er Liebe gemacht. Ja, oder davor und danach. Er macht immer, er geht los, muss er seine Waffe besonders aufbauen lassen oder von dem Waffenschmied verbessern lassen, dass er diesen absurden Schuss machen kann. Und um die Zeit zu vertreiben, muss er kurz mit einer Dame Liebe machen, während das Revers fertig gebaut wird. Und dann macht er den Schuss und alles geht glatt und er geht weg und alle sagen, oh, das muss er gewesen sein. Jede Folge des Animes ist das so. Ja, und so war es da dann auch. Also er bringt ihn dann um und dann wird er gesucht von CIA, FBI, NSA, allen. Und er verkriecht sich in so einem Wald und dann empfinden die Leute vom FBI raus, dass er das war durch eine tolle Software. Und dann hat er aber einen Maulwurf im FBI, der einfach den Strom abdreht und dann ist alles gelöscht auf den Rechnern beim FBI. Und dann müssen die doofen Festplatten haben. Ja, dann müssen die das Programm nochmal neu laufen lassen. Und er hat eigentlich überall so Leute installiert, die ihm folgen. Der Rampage. Der Rampage, ja. Krass. Die ihm folgen, so, die halt seiner Meinung sind, dass halt die Reichen und so alle ausbeuten. Und dann, ja, verschanzt er sich da so und währenddessen bombardiert der neue Präsident, der vereidigt wurde, dann als Racheakt auf diesen Mord praktisch die ganze arabische mittlere Ostenwelt mit Atombomben und dann wird gesagt, und jetzt teilen Russland, China und Amerika haben gesagt, sie teilen sich jetzt das Öl, was es da gibt. Jeder einen Kanister. Insofern hat sich dann da der Weltfrieden ergeben sozusagen. Aber naja, also die ganzen anderen, so NSA und CIA, die sagen, es sei ISIS gewesen und sie hätten auch schon Leute festgenommen und so. Aber es stimmt natürlich nicht. Das ist natürlich nur gelogen. Und dann merken sie halt, wissen die natürlich, er ist noch da, es kriegen aber von oben kein Geld mehr, weil ja gesagt wird, das wurde schon, wir haben ihn schon gefunden. Und dann sagen sie, wir brauchen aber jetzt 2000 Leute und so, um in diesen Wald zu gehen und ihn rauszuholen. Und dann sagt der Präsident, nein, ihr kriegt nichts mehr. Und dann müssen sie trotzdem reingehen mit ihren paar Leuten, die sie haben, 50 Leute oder so. Weil sie nicht genug Komparsen hatten. Weil sie nicht genug Komparsen hatten, ja. Genau, da kann ich ja später auch noch was erzählen. Und dann gehen sie halt dahin und der hat überall so Fallen gebaut und dann bringt er sie alle um. Wie der erste Rambo dann eigentlich. Ja, so eigentlich so ein bisschen. Also der schafft es halt auch durch so irgendwelche aufgebauten Waffen oder dadurch, dass er halt so Sachen im Boden versteckt hat, halt alle umzubringen. Hm. Ja, das macht er ja im zweiten Teil auch. Da ist am Ende, kommt das SWAT-Team und stürmt das alles und er hat alles mit Bomben verlegt, ja, und sprengt dann das ganze Haus. Ja. Und er stirbt dann aber auch und schickt noch eine Nachricht raus an seine Follower. Sie sollen jetzt beginnen. Oh. Und dann beginnen die mit der Revolution in der Welt. Und was die halt machen, ist, dass die ganz viele Leute umbringen. Mhm. Und zwar halt reiche Leute hauptsächlich. Also die machen Purge. Oh. Also halt irgendwie werden jedenfalls ganz viele reiche Leute umgebracht. Und zwar werden die auch explizit genannt in dem Film. Nämlich zum Beispiel werden umgebracht der Vorstand von Apple und von Microsoft, Jay-Z, Mark Zuckerberg, Rihanna und Britney Spears. Also die werden umgebracht. Britney Spears, die heimliche Lenkerin hinter dem Weltgeschehen. Ja, halt weil... Also alle Leute, die Uwe Boll spontan eingefallen sind. Die so relevant waren. Der hat sich da schon was bei gedacht. Und dann ist der Film zu Ende. Und dann ist halt die Frage, wie geht's weiter? Das werden wir natürlich von Uwe nicht mehr erfahren, weil er hört auf mit Filme machen. Ja, jetzt hat er ja auch den Rampage sterben lassen. Mhm. Richtig, der Rampage, also der ist jetzt on-screen richtig tot gestorben. Also wenn er jetzt nochmal vorher kommt irgendwo, dann wäre es echt komisch. Das erinnert mich jetzt gerade an den Jim Breen-Film, wo auch am Ende alle wichtigen Leute das war auch ein bisschen so, aber wie eine etwas kompetentere Version von diesem Jim Breen-Film. Okay, also erstmal, fandest du den Film gut? Ich muss sagen, ich fand den deutlich besser, als ich angenommen hatte. Also ich glaube, ich meine, natürlich wahrscheinlich war es so ein bisschen der Einfluss von Uwe Boll, der auch da saß. Ich hatte natürlich Angst, sonst in die Fresse zu kriegen. Das hat und, richtig wahrscheinlich. aber insgesamt war das schon gar nicht so schlecht. Es war halt so ein bisschen so ein Tele5-mäßiger Film. Es hatte schon Hand und Fuß, wie das klingt. Ja. Und aber danach kamen halt die Fragen so, hat er noch eine Stunde Q&A gemacht? Mal Leute so gefragt, so, ja, was, sie haben ja so kritisiert hier die reichen Leute, und was, da wollte ich mal fragen, was fahren Sie denn so für ein Auto und so? Und dann hat er gesagt, ja, ein VW. Oh, aber ich wohne ja in Kanada, kriege ich noch 5.000 Euro wieder. Ja, also das hat er gesagt und hat auch ein bisschen erzählt von, sagen wir mal, der korrupten Filmwelt in Amerika oder auch in Deutschland. Er hat nämlich zum Beispiel gesagt, er wurde ja nie aufgenommen in den Filmhochschulen in Deutschland. Hingegen, wer sofort aufgenommen wurde, war der Sohn von Iris Berben oder der Sohn von Bernd Eichinger. Die wurden alle genommen. Aha. Hm. An der Bernd Eichinger Filmakademie. Richtig. Für Iris Berben nachkommen. Richtig. Die wurden natürlich mit Kusshand genommen. Und insofern war er da ein bisschen verbittert über seine Behandlung damals. Aber er hat es doch mittlerweile geschafft, ganz viele Filme zu machen. Jetzt müsste er doch eigentlich noch nicht mehr deswegen verbittert sein, oder? Ja, er ist insofern, du hast recht, verbittert ist falsch gesagt, sondern er war halt eher so, dass er gesagt hat, siehste, was die für korrupte Leute sind sozusagen, von denen hört man nichts. Und Uwe Boll ist ein weltbekannter Regisseur. Mhm. Das stimmt, weil ich habe noch nie einen Film von Jimmy Blue Eichinger gesehen, aber diverse. Weiß gar nicht, wie der heißt, der Sohn von Bernd Eichinger. Jimmy Eichinger, das könnte sein. Aber warum will er jetzt aufhören, Filme zu machen? Er hört jetzt auf, Filme zu machen, weil das kein Geld mehr bringt. Weil jetzt Netflix hat den Markt kaputt gemacht für DVDs und Netflix zahlt ganz, ganz wenig. Okay. Und kann man keine Produktionen mehr machen für 1 Million, hat er gesagt. Weil man das nicht mehr reinkriegt. Man kann entweder ganz große Produktionen machen oder so für 100.000 oder so, so super Indie-Produktion. Mhm. Aber diese mittelgroßen Sachen, die er ja viele gemacht hat, könnte man nicht mehr verkaufen. Hm. Ja, vielleicht, wenn man die für Netflix direkt macht. Ja. Aber ich glaube nicht, dass er da vielleicht reinkommt. Die werden bestimmt nicht ankommen. Ja. Naja, er hat auch gesagt, weil er da nicht mitmacht mit dem System in L.A., hätte er da nicht angerufen. Und die anderen, die wären halt, die würden nur ums Geld, ging es denen. Zum Beispiel, wenn dann Comic-Con ist, dann kommen sie, der Robert Downey Jr. mit 50 Bodyguards und setzen sich mal eine Stunde zwischen normale Menschen, aber die sind alle Psychopathen. Also das war so das, was man auch mitnehmen konnte von diesem Abend, dass sie halt sozusagen alle korrupt sind. Und ich würde mal sagen, da zählt wahrscheinlich dann Jay-Z und Rihanna auch dazu. Höchstwahrscheinlich. Ja. Wir sind die erfolgreichsten Musiker aller Zeiten. Ja. Die reichsten. Ja, aber er hat auch erzählt, wieso seine Filme immer entstanden sind. Das war eigentlich auch ganz interessant. Er hat auch gesagt, je dümmer die Filme waren, desto mehr Geld haben sie gebracht. House of the Dead sei das dümmste gewesen und das sei am erfolgreichsten gewesen. Und hat gesagt, hat immer gesagt, die habe ich alle groß gemacht, aber die melden sich gar nicht mehr. Und da war, ich kannte die aber gar nicht. Aber da hat er, glaube ich, gesagt, welche Filme die gemacht haben und dann kann ich die Filme dann doch, also irgendwelche Leute werden es schon sein. Und hat auch gesagt, James Gunn, den er ja noch von Slither kennt, der gemacht hat, Guardians of the Galaxy oder wie der heißt, ja. Der sei ja jetzt auch abgehoben und der würde immer ganz dumme Sachen twittern. Zum Beispiel, ich habe einen Erdbeerkuchen gegessen. Und da zeigt sich schon sozusagen die geistige Krankheit. Und ja, aber jetzt macht er halt nichts mehr, hat er ihm noch gesagt, sonst ist ihm bei seinen Filmen sowas entstanden wie bei Blood Rain 3, hat er gedacht, wir haben ja hier noch die Fette dabei, das wäre doch mal lustig, wenn in der Pause mal die Fette das Kostüm anzieht von Blood Rain. Und dann haben sie das gemacht und dann gab es ein großes Hallo und dann haben sie gesagt, das machen wir jetzt für jede Szene. Und dann haben sie den Film praktisch doppelt gedreht. Einmal mit der normalen Blood Rain und einmal mit einer anderen als Blood Rain. Ja, mit der, die ja auch so mitspielt. Blood Rain. Und so ist der Film Blubberella entstanden. Ein 1:1 Remake oder gleichzeitiges Make von Blood Rain 3. Und das ist mal echt effektiv, ja. So einen Film zu drehen. Wurde nicht auch hier irgendwie Repo oder auch so irgendwie gedreht, ja, so heimlich an den Sets von Saw Repo oder so? Repo wurde ja immer bei Saw gedreht. Und das war auch total gut. Das erinnert mich auch an ganz früher, als Bud Spencer, die Dick und Doof-Filme, immer mit Lautschrift mussten die auch die Schauspieler damals immer die anderen Sprachen lernen. Immer noch mal so Italienisch und Deutsch und so weiter. Und ja, ich glaube, das haben wir auch schon mal mit Sicherheit im Podcast gesagt. Das finde ich immer wieder cool, dass man einfach Filme dreimal filmt, die Szenen, und dann daraus andere Sachen produziert. Total genial eigentlich. Ja. Also. Und die Frau hat aber, glaube ich, gesagt, das habe ich auch noch gelesen, dass sie nur mitgedreht hat, weil sie wollte, dass auch mal eine Dicke halt, der da irgendwie den Leuten in den Hintern treten kann, aber... Und dass es nicht böse gemeint war, aber der Film ist wohl ziemlich gemeint. Also ich würde sagen, dass das, was sie da erzählt hat, das kann man kaum nicht erklären, dass sie da gedacht hat, was aus diesem Film werden soll. Nee. Also das ist ziemlich offensichtlich, was er da machen wollte mit diesem Film. Naja, aber wie auch immer, sei ihr eine Karriere gegönnt. Das war ganz interessant. Danach hat er noch Gipsbeine signiert und Autogrammkarten verteilt. Und das war's dann auch. Und er ist dann mit der Bahn nach Hause gefahren. Mit der S-Bahn, wie ein normaler Mensch. Mensch, der Uwe. Das will ich hier nur mal so auch lobend erwähnt haben. Er ist halt auch ein normaler Mensch. Ja, aber das, was jetzt die Hörer wissen möchten, ist, was müssen sie tun, um diese Uwe Boll Autogrammkarte zu gewinnen? Bei Uwe Boll anfragen, ich habe keine genommen. Ach, schade. Hat er denn von seinem Restaurant erzählt in Vancouver? Nee, er hat nicht vom Restaurant erzählt. Okay. Was hat er auch, einen Burgerladen? Oder? Nee, es ist ein High-End deutsches Restaurant in Vancouver. Ah. Ja. Vielleicht braucht er dann deswegen keine Filme machen. Das wirft jetzt schon genug ab. Naja, er ist, glaube ich, er bleibt noch Produzent. Er macht nur nicht mehr richtig selber Filme als Director. Zu schade. Ja. Also das ist schon ganz interessant mit diesen mittelgroßen Filmen. Das ist ja in vielen Businesses so, dass irgendwie noch das ganz Kleine oder das ganz Große existiert und dass die ganze Mitte wegbricht. Das ist schon schade. Aber ich glaube auch nicht, dass es ganz so ist, wie er das sagt. Weil man kann ja sicherlich auch so schon Filme für 1-2 Millionen finanzieren und die dann noch rausbringen, wenn die entsprechend hochwertig sind. Naja, ich glaube, das Problem ist halt eher, dass er tatsächlich so halt selber Kontrolle haben möchte über den Film, auch wenn man jetzt sich fragen würde, warum bei manchen Sachen. Aber er will sich da halt wirklich nicht reinreden lassen und dann kriegt man halt wirklich schlecht Geld anscheinend. Früher hat er auch gesagt, gab es ja noch die Filmfinanzierung in Deutschland, wo man immer alles von der Steuer absetzen konnte. Und darum haben Leute ganz gerne in Filme investiert, auch wenn die scheiße waren. Und das ist halt weg seit irgendwie ein paar Jahren und darum gibt es hier dieses berühmte Nazi-Gold nicht mehr, mit dem er seine frühen Filme finanziert hat. Ja, und er sagt halt eben sowas wie Netflix und sowas, die würden halt nur Serien finanzieren. Also die auch sehr teuer, aber er meinte auch, wahrscheinlich ist es halt so, die wollen jetzt da viel Geld reinpumpen, viel hochwertige Sachen machen, damit sie sozusagen in Monopolstellung geraten und danach wird es wieder runtergefahren. Ja, das glaube ich auch. Das ist ja, die wollen einfach ja die Kunden von HBO und so weiter wegschnappen damit ihrem Modell. Und Watch Ever. Aber Watch Ever hört doch jetzt auf, habe ich gelesen. Ja, das kann ich mir vorstellen, weil die E-Mails werden immer verzweifelter, die man von Watch Ever bekommt. Mhm. Auch für Leute, die schon mal Bestandskunden waren. Sie können wieder 3 Monate umsonst zu uns kommen. Ja, ich glaube, die sind Ende des Jahres oder so. Ja, machen die den Dienst zu. Und dann andererseits bei Netflix nervt das, also man merkt das jetzt schon, also vielleicht liegt es auch nur daran, dass ich gerade diese Anfang von dieser blöden Baz Luhrmann-Produktion da gesehen habe, aber es ist so unerträglich und die haben so viel Geld da reingesteckt. Ja, oder diese Adam Sandler-Filme, die jetzt immer wieder kommen. Oh ja, das ist ja auch ganz schrecklich. Ah, da hat er auch viel drüber geredet. Da hat er gesagt, das, was Adam Sandler da abliefert, das sei eine Beleidigung und das sei unverschämt. Das stimmt, das ist wirklich schlechter als Uwe Boll. Und ich habe mir jetzt auch nochmal heute so für die letzten 3 Jahre die 50 erfolgreichsten Filme in Deutschland angeguckt. Und ich weiß nicht, warum diese Komödien immer so in den Top 10 sind. Das ist so unglaublich, dass das dabei im Publikum ankommt. Tja. Das ist echt unerträglicher Kram. Ja, also das war mein Erlebnis. Ja, da wäre ich auch gerne dabei gewesen. Das ist auch wirklich ein tolles Erlebnis. Vor allem, wenn man nicht damit rechnet. Weil, ja, das stimmt. Er ist ja durchaus ein interessanter Mensch, dieser Herr Uwe Boll. Also ich muss sagen, seine Filme hin und her, der Mensch ist total lustig. Also er so als Typ ist ganz, ganz toller Typ. Also irgendwie interessant. Genau, also ich finde seine Filme auch scheiße. Ich habe immer, selbst die, aber nicht den mit Onni. Doch, sehr gut. Der ist so lang. Vielleicht ist Henry Maske der groß geworden ist und ihn nicht mehr anruft. Nee. Ja, aber er hat ja auch so Filme gemacht, die halt nicht so bekannt sind. Den einen über Darfur irgendwie, wo er gesagt hat, das sei schwer zu drehen gewesen, weil er da ja Szenen hätte, wo er eben mit den Originalflüchtlingen gedreht hat und da wäre dann eine Vergewaltigungsszene gewesen von einer Frau, die vorher im echten Leben vergewaltigt worden ist und sowas. Gott. Und für den Film hat er dann auch irgendwie alle möglichen Preise gekriegt bei irgendwelchen Indie-Shows oder sowas. Ah. Aber das ist halt auch interessant. Also irgendwie scheint er, man denkt immer so reiner Trash-Sache. Ich meine, die Sachen sind auch nicht wirklich gut, aber halt so sein eigener Anspruch dahinter ist wirklich höher, als man denkt, was ein bisschen komisch ist. Das sieht man nicht unbedingt in Filmen wie Blood Rain 3. Das klingt irgendwie wie so eine doppelte Variante von Exploitation, wenn man das so dreht. Ja. Oh Gott, oh Gott. Ja, aber ja, ist aber interessant. So Takashi Miike macht ja auch immer so zur Hälfte richtige Filme und zur anderen Hälfte diese total trashigen Billigproduktionen. Ja, das ist auch richtig. Nur kann er es insgesamt, glaube ich, ein bisschen besser. Ja, in Japan ist das ja auch nochmal ein bisschen anders. Da haben die Geld, so mittelgroße Produktionen zu machen. Eigentlich nur. Da haben die noch die deutsche Filmförderung. Richtig. Das stimmt. Da ist das Nazi-Gold jetzt am Yasukuni-Schrein. Das Tenno-Gold. Na, jedes Mal hast du eine schöne Geschichte für uns. Das ist doch toll. Das stimmt. Ja, immer passiert hier was Neues. Ich wollte eigentlich heute was machen über Chili-Züchter. Weil ich habe letzte Woche Chili con Carne gekocht und habe mir dabei so böse die Finger verbrannt, dass ich dann nicht mehr wusste, wie ich dieses Brennen von den Fingern kriege. Und dann ging das so weit, dass es am nächsten Tag immer noch nicht weg war, dass ich dann die Chili-Foren aufgesucht habe und habe dann rausgefunden, dass so Chili-Züchter so die Autotuner der Gärtner sind, weil die so auf ihre Chili-Sorten, die sie sich da züchten, abfahren. und da ganz lustige Worte verwenden, aber das habe ich dann nicht gemacht. Weil ich letztes Mal ja schon, weil ich ja mit dem Hanfburg-Forum schon sowas Ähnliches gemacht habe. Aber das war echt krass, ich wusste das nicht, dass das war einfach nur so eine blöde Edeka-Chili, dass die so heftig, dass es sich wirklich empfiehlt, Handschuhe zu verwenden. Es ging bis, ich habe das Donnerstagabend haben wir das gemacht und Freitagabend war es dann langsam besser und ich habe alles probiert, was in den Foren stand und nichts hat geholfen. Ich habe meine Hände mit Speiseöl gewaschen, ich habe sie mit Wodka gewaschen, ich habe mit Hafen, so Putzmittel die Dusche sauber gemacht dann morgens sogar noch. Aber wenigstens ist deine Dusche jetzt sauber. Richtig. Ja, eine gute Sache, ein gutes hat es doch noch gehabt. Ja. Warst du auch wenigstens auf gute Frage? Ja, auf gute Frage war ich natürlich auch. Und da waren, Überraschung, die Antworten haben nichts gebracht. Ja. Da war immer nur so, zieh Handschuhe an oder nimm eine Gabel. Ja, es ist zu spät. Ja. Was am schönsten war, als ich dann nachts natürlich im Schlaf meine Augen berührt habe und dann ganz schnell zum Badezimmer rennen musste, um sie auszuspülen. Aber es bringt ja nichts. Ja. Weil mit Wasser geht es ja nicht weg. Das stimmt. Deswegen habe ich dazu kein Thema. Aber gute Frage ist doch auch ein gutes Stichwort. Soll ich noch ein bisschen Philipp Lahm machen heute? Juhu. Zum Ende dieser Sendung. Das sind wir unseren Hörern schuldig. Heißt das jetzt immer noch Philipp Lahm oder heißt das jetzt Schweinsteiger oder heißt das ganz aktuell Poldi? Jetzt haben wir uns wieder gedatet. Ja, richtig. Aber das ist ja nicht so schlimm, weil die Folge ja morgen rauskommt. Nee, das heißt immer noch Philipp Lahm, weil das heißt ja aufhören, wenn es am schönsten ist und nicht aufhören, wenn es am schönsten ist, plus 2, irgendwas Jahre später. aufhören, wenn es schon zu spät ist, würde ich sagen. Oh, ja. Aufhören, wenn man rausgeekelt wird. Das stimmt. Ja, bei Gute Frage gab es wieder, sehr viele wirklich gute Fragen und es gab wieder sehr viele Fragen mit über Probleme, die Leute so haben. Zum Beispiel, was soll ich tun? Sie töten? In meinem Zimmer fliegt eine Fliege. Soll ich einfach schlafen oder sie töten? Und dann denke ich immer, wie kommt jemand auf die Idee, mitten in der Nacht, wenn er von der Fliege genervt ist, sich zu denken, vielleicht töte ich die oder ich sichere mich erstmal an. Wie kann jemand so unerschrocken sein? Ich frage erstmal nach, ob ich das wirklich machen soll. Ist das in Ordnung? Nächstes Thema. Wie bekommt man in 2 Wochen einen dicken Po? Fragezeichen. Nächstes Thema. Parallel zu einem Schlaganfall entstanden. Soll ich mir viele Fake-Facebook-Book-Ax-Erstell, damit mein bester Freund eifersüchtig wird, weil ich so viele Freund-Freunds habe? Fragezeichen. Nur ein Fragezeichen. Freund-Freunds. Nächstes Thema, bei dem es wünschenswert wäre, wenn es spezifiziert wäre, ob mit dem Ausziehen die Abnabelung von den Eltern oder von den Klamotten gemeint ist. Denn es heißt Ausziehen unter 25, Geld vom Jobcenter. Nächstes Thema von jemandem, der es verstanden hat. Ich werde einfach nicht müde. Ich bin gerade 3-mal so schnell, es geht um den Block gelaufen und kann einfach immer noch nicht pennen. Genauso funktioniert das. Richtig. Nächstes Thema. Würdet ihr mir empfehlen, bekifft durch die Stadt zu gehen? Nicht, wenn man von Omis beobachtet werden möchte. Ich würde sogar empfehlen, 3-mal so schnell es geht, durch die Stadt zu gehen. Das würde ich empfehlen. Nächstes Thema. Ich hasse mein Leben, okay? Ausrufezeichen, Fragezeichen. Mann, mein Leben fuckt mich so ab. Ich hasse Mama und mit Bier habe ich Stress. Was mich richtig aufregt, ist, dass ich gerade im Wohnzimmer war und mein Vater gefragt hat, Schatz, gibst du mir die Fernbedienung? Ich denke mir nur noch so, dein Ernst? Was für ein Leute, das kann doch nicht dein Ernst sein. Ich war so sauer. Mann, und ich kriege gerade mal 50 Euro fürs Mittagessen. Ich hasse es. Leute, was soll ich machen? Mein Vater war so gemein. Das ist eins. Auf Pubertät ist schon die beste Zeit. Das ist eins von den Kindern, was sein iPhone mit dem Hammer zerschlägt, weil es nicht das pinke iPhone war. Ja. Aber ich meine, bei so einem Vater. Ja, stell dir das mal vor. Gibst du mir mal die Fernbedienung. Das kann man sich nicht vorstellen. Ja, und dann kriegt man nur 50 Euro für das ganze Anreichen. Das stimmt. Was immer gemacht werden muss. Nächstes Thema, und da würde ich euch fragen, was würdet ihr in solchen Situationen tun? Zigarettenschachtel gefunden? ICE, was nun? Ich habe eine Schachtel Zigaretten von meinem Sitz gegenüber gefunden. Was soll ich damit machen? Das DB-Fundbüro nimmt ja solche kleinen Dinge nicht an, beziehungsweise ist die Gebühr dann genauso hoch, wie eine neue Packung zu kaufen. Es war im ICE aus NRW Richtung Berlin, Ankunft ca. 15 Uhr. Was soll ich machen? Also. Hat jemand seine Adresse da hingeschrieben? Das war die Abend. Leider nicht. Die erste Person, die jemals das Problem hatte, in Berlin am Bahnhof Zigaretten loszuwerden. Das stimmt. Nächstes Problem. Wie kann ich meinen Laptop kaputt machen, sodass noch Garantie drauf ist? Ich habe einen Laptop mit Windows 10, kann es aber nicht leiden und meine Mutter will nicht, dass ich mir eine Windows 7 CD hole. Kann mir jemand sagen, wie ich meinen Laptop zerstöre, ohne dass es jemand mitbekommt? Das ist gut. Das ist alles spoiled Brad. Ja. Und das nächste, was sich ein bisschen abhebt von der Menge, ist man anders als andere, wenn man als Jugendlicher Let's Play und auf Twitch streamt? Die Antwort ist nein. Man ist genau wie alle anderen Jugendlichen. Das sind schon die ganz besonderen Freigeister. Ja. Die so einen Minecraft-Channel haben. Außenseiter. Dann kommt eine Frage aus der Schweiz. Kann man als Schweizer Neulenker in Australien ein Auto mieten und damit fahren? Und offensichtlich sind Fahranfänger in der Schweiz Neulenker. Die sollen sich nicht an gutefrage.de, sondern an gutefrage.ch wenden. Richtig. Die sind hier falsch. Es ist Deutschland hier. Die werden hier beschimpft. Nächste Frage. Einer hatte gerade bei einem Pokestop eine funktionierende Live-Mal. Das war so ein Link im Internet und sie hat wirklich funktioniert. Ja, das war die Frage. Kennt ihr einen Link oder App, die zu 100% funktioniert? Schickt den Link dann mal bitte. Was ist passiert? Geht das um Poker oder um Pokémon Go? Ich glaube, es geht um Pokémon Go. Pokestop, was ist das? Okay. Aber ich habe das Problem oder die Frage nicht verstanden. Hä? Ich glaube, das geht um diese Dritt-Apps, die jetzt mittlerweile verboten okay. haben. Diese Drittanbieter, die dir genau zeigen können, wo ein Pokémon ist. Wie verbietet man das denn? Kommt da die Polizei? Die haben die geblockt, dass sie nicht mehr auf die App das App-Data von Pokémon Go zugreifen können. Okay. Mhm. Okay, nächste Frage. Tierarzt Dr. Heyer. Gibt es andere Leute, die Probleme mit dem Tierarzt haben, weil wir meine Katze vor ca. 1 kastrieren lassen und sie wird noch rollig, ist das Nor? Fragezeichen. Ich habe meine Katze vor einem Jahr bei dem Haier in Bad Salzuflen kastrieren lassen. Nun ist sie aber zum dritten Mal nach der Kastration wieder rollig. Kann mir jemand sagen, ob der Tierarzt etwas ... Tja, Dr. Haie aus Bad Salzuflen. Der wird jetzt auch gedoxt. Ja. Und weiter im Bereich Haustiere. Mein Hund liebt den Geschmack von Schokolade. Gibt es Hundeleckerlis, die nach Schokolade schmecken? Am besten reich an Nährstoffen? Fragezeichen. Frage für meinen 3-jährigen Schäfer und Mischling Lukas. Dass der nicht selbst die Frage reinstellen kann. Nee, du bist leider noch zu jung, Lukas. Ja. Du musst leider wieder auflegen. Wow. Trauriges Winseln und Schluss. Weiter in Anlehnung an Rogers Prank-Kanal-Thema von letztem Mal. Instagram-Account von Freundin hacken? Fragezeichen. Hey, eine Freundin hat mich letztens geprankt, indem sie behauptete, dass ihr Instagram-Account gehackt wurde. Ich möchte sie zurückpranken, indem ich ihren Instagram-Account hacke. Das ist natürlich ein Prank. Also als wir jung waren, hieß das noch Punked. Ich hoffe, das wird gefilmt und auf einem Kanal veröffentlicht. Das wäre so schön. Warum ist eigentlich, seit wann ist eigentlich ein Prank das Wort für sich scheiße verhalten anderen Leuten? Ich weiß auch It's nicht. Prank, Bro. Und da muss man immer gute Miene zum bösen Prank machen. Ja. Mhm. Sonst ist man nicht cool bei den Kids. Also als ich jung war, hieß das noch versteckte Kamera. Und nee, verstehen Sie das Spaß, stimmt. Hieß das damals. Richtig, sowas. Die Antwort war meistens nein. Nein. Nicht unbedingt, nicht in diesem Kontext. Naja, hoffentlich hat sie es geschafft. Viel Glück mit dem Instagram-Hack. Mhm. Ja, ich hoffe. Nächstes Thema. Ist es normal, wenn ein Tablet-PC hinten, wo man den Akku reinsteckt, heiß ist? Spiele WoW auf dem Tablet-PC, möchte auch bis 6 Uhr spielen, geht der kaputt? Fragezeichen. Das wäre schön, wenn man so die Anleitung aufmacht. Da steht drin, nicht bis 6 Uhr spielen. Ja. Dann wird das Tablet nicht, zum Grammy. Ich wusste WoW auf dem Tablet geht. Das ist halt wahrscheinlich ein Windows-Tablet. Ah, wahrscheinlich so ein Surface Pro oder so. Okay. Mm. Tablet-PC steht ja da. Microsoft.com/humoralpathologie. Ja. Surface Pro für Studenten für 30% günstiger. Nächstes Thema. Ich würde eher mehr Töchter im Leben bevorzugen und sie nur zu einem gewissen Teil so erziehen. Was kann man davon halten? Hä? Das klingt gruselig. Tja. Und auch das nächste Thema, da weiß man sofort, das ist eine Frage zur Rubrik Tattoos. Ich möchte wissen, wie die Null in römischen Zahlen aussieht, weil ich 2004 geboren bin. Könnt ihr mir helfen? Tja. Da ist hoffentlich ein peinliches Tattoo erspart geblieben. So 2000. Nein. Schreibt mal eine römische 2 und dann 3 Nullen dahinter. Genau, eine römische 2 und 2 Nullen und eine römische 4. Genau. Da, wenn wir soweit sind, dann können Sie ja dann einfach bei unserem Podcast-Foto gucken, wenn wir bei der 2004. Folge sind. Genau, stimmt. Also einfach noch ein bisschen gedulden. Dann Weihnachten kann das soweit sein. Die Antwort von ganz allein. Schreibt das mal drunter. Da ist so ein guter Podcast. Die machen immer römische Zahlen in ihren Episoden, wenn die bei Folge 2004 sind. Nächstes Thema. Was tun, wenn ich nicht will, dass die beim Beratungstermin sagen, dass ich kalte Hände habe? Hände anwärmen. Oder eröffnen. Beratungstermin. Damit sagen Sie bitte nicht, dass ich kalte Hände habe. Bitte nicht. War das auch schon die Frage? Also die ganze Frage war da nicht noch irgendwie im Kontext? Nee. Warum auch? Den muss man sich denken oder aus der Historie des Nutzers sich erlesen. Ja. Aus der Historie des Nutzers habe ich auch Folgendes rausgelesen, denn es fing irgendwann mal an mit, was für eine Geldbörse könnt ihr mir empfehlen, beziehungsweise Marke, Fragezeichen. Kann mich nämlich nicht entscheiden, möchte ein mittelgroßes, aber kompakte Herrengeldbörse, da meine zu schwer ist. Keine Ahnung, ob das an der Abnutzung liegt. Die müssen lange, sehr lange, dauerhaft, ... Hä? Und dann geht's weiter. Eine Stunde später kam von dem Typen die Frage, werden Geldbörsen überflüssig, wenn das Bargeld abgeschafft wird? Und am nächsten... Der ist zu verkauft. Der ist echt verkauft. Also dieses Thema... Also früher hat man sich einfach einen Geldbeutel gekauft. Fertig. Und den hat es aber auch am nächsten Tag beschäftigt, weil am nächsten Tag schrieb er, wann schätzt ihr, wird in Großbritannien das Bargeld abgeschafft und wann in Deutschland? Um dann eine Stunde später nochmal nachzulegen, wenn das Bargeld abgeschafft werden würde, würdet ihr dann immer noch die klassische Geldbörse verwenden? Wenn man zu kalte Hände hat, um dann Scheine daraus zu fischen, wahrscheinlich nicht. Ja. Oh Mann. Man kann ja immer noch Knöpfe drin aufbewahren und Kondome. Weiß nicht. Ja. Das war ja das Schöne in den 90ern, als Geldbörsen noch Kondomfächer hatten. Damit man cool ist in der Orientierungsstufe. Das wusste ich nicht, Henrik. Das höre ich zum ersten Mal. Wieder etwas gelernt heute. Ja, mittlerweile. Ich habe da ja immer nur meine Gitarrenplaque drin reingetan, weil das viel cooler ist. Ja. Ich habe immer bezahlt mit Gitarrenplaque drin und Kondom. Ich habe da meine Pox reingetan. Die waren auch Verhütungsmittel. Das Beste. Aber nur die Alf-Pox. Oh, ich hoffe, dem hat irgendjemand geantwortet auf seine ganzen Fragen, weil sonst ist das ganz traurig. Ja. Wenn er das einfach nur in den Äther reinruft. Aber bei gute Frage wird ja auf alles geantwortet. Ja, das stimmt. Das ist schön, da ist man nie allein. Auch zu dem Thema, welchen Anime hat euer Leben verändert? Zu den Themen Anime, Veränderung und Lebenslauf. Ja, wahrscheinlich muss er gerade Bewerbung schreiben. Da fragt man sich, für welche Bewerbung das war. Na, bei Egmont oder bei Carlsen. Bei der Sparkasse. Ich möchte gern Manga übersetzen. Nächstes Thema. Gibt es luftige Socken in Klammern Scheißproblem? Das gibt es nicht. Nein. Einfach zwei Nummer größer kaufen, Mann. Ach, du bist so pragmatisch. Oh, ja, tut mir leid. Nächstes Thema aus dem Bereich Pragmatismus. Kann man einen PS3-Controller mit Absicht vibrieren lassen? Wollte mal fragen, ob das geht. Hätte nämlich eine gute Idee, wenn es gehen würde. Tja. Eine gute Idee. Eine gute Idee. Ja, ich hoffe, das ist ein Prank. Und stimmt, ein Prank. Stimmt, wahrscheinlich. Und nichts mit Penisring. Nächstes Thema. Ist dieser englische kurze Satz so richtig? Wäre dieser Beispielsatz richtig, wenn ich sagen möchte, I'm a horse and unicorn lover? Ja. Also sprachlich gesehen schon. Inhaltlich fragwürdig. Nächstes Thema. Ich werde auf Safari immer von irgendwelchen Werbungen weitergeleitet. Was kann ich tun? Ich dachte gerade, er war wirklich auf Safari. Wenn mein Afrika unterwegs ist. In Hodenhagen. So, ja, oder in Hodenhagen. Die zwei Orte auf der Welt, wo man Safari machen kann. Die in Afrika oder im Serengeti Park. Okay, dann genau. Haben wir jetzt auch den Serengeti Park wieder erwähnt, Jack. Ja, endlich. Also wenn die uns nicht bald keine Folge Karten ohne schicken, dann geht's echt nicht mehr. Serengeti-Park-Hodenhagen /Pragmatologie kriegt man eine Tüte Tierfutter umsonst, yes. Wenn man sich darüber sein Ticket sichert. Jetzt kann eigentlich keiner mehr sich beschweren bei Twitter über die Folge. Jetzt haben wir sowohl Philipp Lahm als auch Serengeti-Park. Ja. Alles, was in jeder Folge sein muss. Mhm. Stimmt. Dass dieser Serengeti-Park eine so zentrale Rolle in unser aller Leben einnimmt, das hätte ich nicht gedacht. Ja, ich war noch nie da. Ich auch nicht. Ich war schon über 10 Mal. Ich auch, sehr oft. Und ich würde gerne mal wieder, aber ich kenne jetzt niemanden mehr im Norden. Na, vielleicht müssen wir alle zusammen mal eine Klassenfahrt machen in den Serengeti-Park. Wir können ja mal einen Vlog machen für meinen YouTube-Kanal, wenn wir alle in den Serengeti-Park mit Humoralpathologie gehen. Ey, wir versprechen uns, wenn wir 40 sind und noch nicht verheiratet, dann gehen wir zusammen zum Serengeti-Park. Genau, und da müssen wir dann fegen. Eine lustige Komödie von Jude Apatow. Nächstes Thema, wo kann ich Serien und Filme schauen, also im Internet, Fragezeichen, zu den Themen Break und Prison. Zu den Themen. Ich hol dich da raus. Dann habe ich noch eine Frage mit schönen Themenbezeichnungen. Was haltet ihr davon, ich werde von den Stiefsöhnen und deren Lebenspartnerin von einem gemeinsamen Zusammentreffen ignoriert, senden mir ein Foto von Treffen, Fragezeichen. Frage habe ich nicht verstanden, aber das ist zu den Themen Verhalten, was haltet und der Stiefsöhne. Hä? Diese überlaufenden Kategorien, ja. Eine gute Frage. Der Stiefsöhne, ich möchte mehr zu den Themen der Stiefsöhne und was haltet wissen. Nächste Frage, 3-mal in der Probezeit geblitzt, wie bekomme ich den Schein zurück? Fragezeichen. Hallo ihr Lieben, ich habe richtig großen Mist gebaut. Ich wurde innerorts mit 25 km/h zu schnell geblitzt. Das hatte ein Aufbauseminar zur Folge, was ich bereits abgeschlossen habe. Während dieses Aufbauseminars wurde ich auf dem Weg zur Arbeit wieder mit etwa 20-25 km/h zu schnell geblitzt. In Klammern war neuer Arbeitsort, zu dem ich jeden Tag 2 Stunden fahren muss und die Strecke da noch nicht kannte. Ach so, das ist nun 6 Wochen her. Ich habe noch keinen Brief bekommen. Und heute, circa 2 Wochen nach dem Aufbauseminar, wurde ich wieder mit etwa 20 km/h zu schnell geblitzt. In Klammern, Pferd meiner Mutter war krank und ich wollte schnell hin. Du musst dich hier nicht Pferd meiner Mutter war krank. Das Pferd. Es war dunkel und ich hatte die Blende unten, sodass man mich vielleicht gar nicht richtig gesehen hat. Was passiert jetzt? Ist der Schein für 3 oder 5 Monate weg? Und noch viel wichtiger, wie erlange ich den Schein zurück? Muss ich dann wirklich zur MPU? Und stimmt es, dass man da 1.000 Euro bezahlen muss, ehe man den Schein dann endlich zurückerhält? Mhm. Ich weiß, dass man beim 2. Verstoß zu einem Psychotest gehen kann, aber nicht muss. Ich weiß, ich habe großen Mist gebaut, aber bei den 50.000 Kilometern, die ich im Jahr fahre. Und das ist gut, weil der ist in der Probezeit, der fährt keine 50.000 Kilometer im Jahr. Ja, wenn er jeden Tag 2 Stunden zur Arbeit fahren muss, dann sind das vielleicht 200 Kilometer, wenn er immer so schnell fährt. Ja, aber er ist ja noch kein ganzes Jahr gefahren. weil er so lange seinen Führerschein noch nicht hat. Nächstes Thema, Übelkeit am Abend nur abends, Fragezeichen. Nächstes Thema, wie kann ich das abgenutzte Holz entsorgen? Das kommt in den Holzmüll. Nächstes Thema, Lieder zum schnellen Autofahren, Fragezeichen. Weiß jemand ein Lied, mit dem man seine Eltern motivieren kann, auf der Autobahn zu motivieren, schneller zu fahren? Danke im Voraus. Ja, Danger Zone. Ja. Nächstes Thema. Hallo, kann mir jemand Kitesurfen beibringen und auch die Ausrüstung ausleihen? Es ist wahrscheinlich abstrakt, dass sich jemand meldet, aber das vielleicht. Ist abstrakt. Ja, sehr abstrakt. Ja. Nächstes Thema. Lohnt sich eine Rechtsschutzversicherung und welche sind gut? Und falls ihr euch gefragt habt, weshalb er die Frage stellt, ich und mein Freund würden uns gerne Rechtsschutz versichern lassen. Deshalb die Frage. Ah, das ist der Grund. Nächstes Thema, Sims 4 sterben, Fragezeichen. Also folgendes, ich habe den Tod angefleht, meine Sims-Omi ins Leben zurückzuholen. Hat auch geklappt, nur beim Opi nicht, aber meine Frage ist, wann die Omi jetzt stirbt. Der Lebensbalken glitzert. Der Lebensbalken glitzert. Das ist echt ganz schön tiefgehend, diese Frage. Mhm. Aber jetzt kommt ein ernstes Thema. Freund von Mutter schlägt sie und Obhut? Und Obhut? Und Obhut? Und um das Ganze nicht ganz so ernst, sondern auf einer schönen Note ausklingen zu lassen, die letzte Frage. Ist Andy Murray dann der Erste, der zwei Goldmedaillen bei Herren hat? Wow, Andy hat Del Portolo besiegt und den Titel errungen. Er hat nun zwei Goldmedaillen. Was für ein stolzer Bombenerfolg. Dann würde ich eine Frage stellen. Ist Andy der Erste, wer zwei Goldmedaillen bei Herren Einzel errungen hat? Zugleich muss ich auch Del Portole gratulieren. Wow, Bombenleistung. Ein stolzer Bombenerfolg. Und das Gute ist, ich habe nachgeschaut, der Del Portole heißt eigentlich Del Potro. Aber den müssen wir auch kontrollieren. Den Del Portole. Oh, wie schön. Mal nett. Der stolze Bombenerfolg. Auch sehr schön formuliert. Ja. So wie du das vorgelesen hast, so war das sicherlich auch genau gemeint vom Tonfall. Ja, ich denke auch. Da hat sich die Frage nicht gestellt, wie er sich gefühlt hat beim Aufschreiben. Nee, das ist ganz eindeutig da herauszulesen. Puh, ich bin jetzt ganz ein bisschen schwindelig. Ich bin so kaputt vom ganzen Lachen, dass ich vorschlagen würde, jetzt schon direkt zu Tasties überzugehen und dann demnächst bald, ganz bald wieder mit Becker eine schöne große Folge aufzunehmen, wenn ihr dafür wärt. Ah ja, okay. Ja, das machen wir. Dann, weil je öfter, desto besser. Genau. Also, ich habe auf jeden Fall etwas Längeres, deswegen würde ich nicht als erster tastieren wollen. Aha. Ja, ich hatte ja schon mein Tasty euch angetastied und habe gar gedacht, bestimmt wird das auch euer aller Tasty. Aber wie ich euch kenne, hat das natürlich wieder nur Henrik eines Blickes mit dem Ohr gewürdigt und die anderen treulosen Tomaten haben vorbeigescrollt. Und es ist das Album Uncanny Valley von Perturbator. Und das kann man umsonst sich saugen bei Basecamp. Bandcamp. Kann aber auch Geld Bandcamp, nicht Basecamp. Kann aber auch Geld geben. Man kann zwar Basecamp versuchen. Man kann Basecamp versuchen, da wird man es nicht finden. Oder bei, was weiß ich, Pirate Bay oder am Amazon oder wie das alles heißt. Das ist ein Audio sehr gutes Galaxy. Album. Audio Galaxy Napster. Und ihr könnt euch das anhören. Das ist vor allem gut, wenn man auf der Arbeit ist zum Beispiel, kann man das hören. Wenn man sich ein bisschen aufputschen will. Und ja, das empfehle ich. Das ist mein Tasty diese Woche. Was ist denn das für eine Musikrichtung? Retro-Wave. Ja. Nee, das ist wirklich, wenn man in der Stimmung ist, genau richtig. Sicherlich auch nicht schlecht zum Autofahren. Das stimmt. Also aber ich dann kann mir ist vorstellen, natürlich schlecht, wenn man in der Probezeit ist. Dann wird es gefährlich. Aber wenn man jetzt seine Eltern motivieren will, dann denke ich mal, ist das schon ganz gut. Mhm. Das ist passend zu meinem Disgusty-Liebe diese Woche, weil das ist das Album Uncanny Valley von Basecamp. Das ist da nicht gibt. Das war ganz schön kompliziert. Jetzt war auch Perturbator. Ja, nee, ich habe aber auch einen Tasty diese Woche. Und zwar ist es, No Man's Sky zu spielen und nach 8 Stunden aufzuhören, bevor die Magie verfliegt. Ja, mehr Zeit hat man eh nicht als Erwachsener. Also einen Philipp Lahm zu pullen mit No Man's Sky. Genau. Hast du das mit dir besorgt, oder? Ja. Und ist es noch magisch dann in den ersten 8 Stunden? Die ersten 8 Stunden sind wirklich cool, weil man halt, da kann man noch die verschiedenen Planeten anfliegen und denkt sich, ja, das ist schon ziemlich eindrucksvoll, wenn man sich auch so vorstellt, dass das alles so dynamisch generiert wird. Mhm. Aber dann, bevor man den Zeitpunkt erreicht, an dem man denkt, das wiederholt sich alles und das ist eine sinnbefreite Abfolge von Dingen, die man einfach tut, um des Dingetuns willen, dann hört man einfach auf. Was sind schon auf dem vergifteten Planeten, wo ganz viele aggressive Tiere sind? Die Erde? Ein bisschen Sozialkritik, ne? Nee, das höre ich immer. Ja, das ist doch hoffentlich, dass ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man so am Ende zur Mitte des Universums kommt, aber ich fände das richtig dumm, wenn man da zu so einer kaputten Erde kommt oder so. Aber ich glaube, so blöd sind die nicht. Ich glaube, du hast es gecallt. Nee, das könnte ich mir auch nicht vorstellen. Ich werde mir das. Ja, dann ist dann Wally da nur noch und macht so. Piep, boop, oder was er so macht. Ich weiß gar nicht mehr, was Wally gemacht hat. Ja, ich habe mir überlegt, ich werde mir das dann auch mal besorgen, wenn das so im Sale ist. Ja. Und das dann mal ausprobieren. Und wenn das vielleicht mal irgendwann für einen PC optimiert ist, weil mit meinem PC kann ich das gerade nicht. Und wenn dann Base-Building auch eingepatcht wurde. Wenn die Dinosaurier genervt wurden. Ja, nee, Base-Building will ich nicht. Man will doch da eh nicht lange auf den Planeten bleiben. Warum will man dann auch eine Basis da bauen, auf die man eh nie wieder zurückkehren möchte? Ja, weiß ich doch nicht. Ich weiß gar nicht, worum es. Ich weiß immer noch nicht genau, worum es geht. Also da das bestimmt in 3 Monaten im Humble Bundle ist, denke ich, so lange können wir warten. Hm. Ja, das ist eigentlich auch. Das ist eher so ein Proof of Concept für dieses dynamisch generierte Welt. Genau, und außerdem ist es ja ein Independent-Titel, der jetzt zum Vollpreis verkauft wird, deswegen. Und es wurde, glaube ich, auch nie so ein Spiel dieser Art für wirklich 60 Euro oder 60 Dollar verkauft. Bin gespannt, ob das da noch andere Nachahmer finden wird, die dann sagen, auf dem Markt ist das auch zu holen und die werden das nochmal mit einem größeren Studio dann angehen, sowas. Das fände ich auch interessant, was die machen. Aber natürlich ist das Indie viel schöner vom Charakter. Also das sieht schon nicht schlecht aus und ich mag auch den visuellen Style und auch der Audio-Style ist ganz cool. Mhm. Aber es ist halt einfach nur irgendwie Inventarverwaltung und, und Mining. Ah, Menüs. Genau, aber mit Menüs mit der fürchterlichsten Menüsteuerung, die man sich hätte ausdenken können. Ist das nicht ein Mauszeiger? Ja, richtig, das ist ein Mauszeiger. Ich liebe Konsolenspiele, die einen Mauszeiger. Ja, und vor allem blöd ist es bei Dialogen mit Dialogoptionen, die mit einem Mauszeiger ansteuern zu müssen. Ja. Das ist, ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, dass das eine gute Idee ist. Nee, das klingt nicht ganz so ideal. Nee, aber wie gesagt, so ein paar Stunden reinspielen, das war eine ganz coole Erfahrung. Wir leihen uns dann alle bei dir aus. Könnte ich mir auch vorstellen, dass mir das Spaß machen würde. Genau. Ja, und dann höre ich mir schön Perturbator dabei an und fliege durch die Galaxis. Mach geilen Handel. Ja, ich habe auch ein Tasty und zwar ist das Dallmayr Prodomo. Gibt es diese Woche für 3,99 im Rewe. Und da ist mir mal aufgefallen, dass Kaffee, das ist ja bei jungen Leuten gar nicht mehr beliebt, oder? Trinken halt junge Leute noch Kaffee? Die trinken Mate. Ja, wenn überhaupt. Aber meistens sind die ja so straight edge alle jetzt mittlerweile. Und nerven. Also bei mir im Büro, da trinken, also unsere Seite, ich habe die alle, ich halte die immer alle schön süchtig beim Kaffee. Und die trinken und die andere Seite trinkt ausschließlich Tee. Das ist ganz, ganz heftig. Ja, auf jeden Fall nicht mehr viele Kaffee. Schrecklich. Deswegen habe ich mir gedacht, dass man doch mal eine freshe Marketing-Kampagne machen könnte. Und da habe ich mir bei Dallmayr Prodomo gedacht, das könnte man ja einmal an junge Männer vermarkten, so die zum Beispiel in dem Werbespot dann irgendwie Fußball spielen und dann so zusammenrasseln und so auf dem Boden zusammenliegen und dann sagen, ey, ich hätte jetzt noch voll Lust auf Kaffee, aber ey, no homo. Und dann kommt der Hashtag Prodomo no homo. Und das ist dann die Werbung. Ein Geniestreich. Ja, so habe ich mir das überlegt. So könnte man Kaffee wieder beliebt machen. Ja, ja, genau. Fingerfood für Becher. Genau. Mate für Männer. Großartig. Sehr gut, Mate Storm für die Draper. Für die Bros. Ja, ich habe einen, wie gesagt, ich habe es ja schon angekündigt, ein etwas längeres Tasty, weil ich danach noch meinen Lieblings-Yokai erwähnen möchte. Denn ich habe seit langem mal wieder angefangen, einen Manga zu lesen, den ich sogar für gut befinden kann. Und das handelt sich dabei um, ja, das ist ziemlich ein langweiliger Manga, um Showa, A History of Japan. Und das ist ein vierbändiger Manga, der die Showa-Zeit nacherzählt, also die Zeit zwischen 1926 und 89. Und vier Bände, das heißt, es sind so, ich habe mir das bestellt bei Amazon, das sind so vier Telefonbücher und jeder Band ist so 500 Seiten breit und ich muss dann irgendwann, wenn Tao dann aus Vietnam zurückkommt, ihr verklickern, dass ich jetzt ganz viel Platz im Bücherregal brauche. aber das ist ein schöner geschichtlicher Überblick und gleichzeitig auch autobiografisch. Von dem Autoren wird da die Zeit so gegenübergestellt, sein Leben mit der Showa-Zeit, und ist auch ganz niedlich gemacht. Und das ist dann im letzten Jahr endlich auf Englisch übersetzt erschienen. Und wahrscheinlich vom Einstieg nicht ganz so einfach, aber dadurch, dass es da netterweise viele Endnoten gibt, kann man da, glaube ich, auch als, ja, als Nicht-Fachmann einsteigen, wenn man sich da durchbeißen möchte. Wenn man jetzt nicht aus dem Stegreif weiß, was Takadazuka-Revue ist oder wer Akutagawa Yonosuke war oder so. Auf jeden Fall, der ist von Mizuki Shigeru, der Comic, das ist ein Autor, der letztes Jahr verstorben ist, leider. Der ist vor allen Dingen berühmt für seine Serie Gegege no Kitaro und hat außerdem auch eine ebenfalls lesenswerte Comicbiografie zu Adolf Hitler verfasst, was auch relativ interessant ist, zu gucken, wie ein Japaner einen Comic-Manga-Biografie zu Hitler macht. Und hat vor allen Dingen aber jetzt legendären Status erhalten. Und das ist jetzt vielleicht auch für unsere Hörer interessant, denn die mögen ja sicherlich so Gruselzeugs, weil er mit seinem Kitaro die Yokai in die japanische Popkultur geholt hat damals. Und Yokai sind, die kennt ihr jetzt ja alle mittlerweile aus Yokai Watch, sind so folkloristische Monster oder magische Tiere. Also vielleicht ist die nicht so jungen Kids, die nicht Yokai Watch spielen, kennen jeder, der mal Mario Bros. 3 gespielt hat. Kennt ja den Tanuki-Suit, den Mario anziehen kann, der Waschbärenanzug, mit dem er dann fliegen kann. Und das basiert zum Beispiel darauf, dass auf dem Glauben, dass in Japan den Waschbären, den Tanuki, magische Kräfte nachgesagt werden und die auch so zu den Yokai so ein bisschen zählen. Oder noch vielleicht ein besseres Beispiel ist in Super Mario Land 2 auf dem Game Boy im Hexenlevel. Da gibt es ja so blöde Regenschirme mit Augen als Gegner. Und das sind auch Yokai, so Kasa Obake heißen die. Und die sind auf jeden Fall mega cool, Yokai, habe ich festgestellt. Deswegen fange ich jetzt immer an mit der neuesten Kategorie in das Humoralpathologie Yokai der Woche. Also als jetzt das Ablösung von Hagens Logikrätsel, weil das ist jetzt lang genug gelaufen. Und diese Woche ist das Yokai der Woche. Kannst du kurz Trommelwirbel machen, Roger? Ach so, ich dachte über dein Gerät. Trommelwirbel da. Egal. Das ist Tenjo Name. Und das ist so ziemlich der Inbegriff, warum Yokai cool sind, denn Tenjo Name, wörtlich übersetzt, heißt das Deckenlecker. Überdeckt. Und das macht genau das, was man sich darunter vorstellt. Das kommt nachts in kalten, dunklen Nächten in alte Häuser, die hohe Zimmerdecken haben, und leckt dann an der Decke. Und also das leckt vor allem den Frost von den Decken in Winternächten und hinterlässt so Schmutzflecken. Ja. Und das finde ich immer so erfrischend an Yokai, dass man was ich im Gegensatz zu anderen Monstern so aus der Folklore ganz cool finde, ist, dass man bei Yokai immer genau weiß, wo die herkommen. Beim Tenjo-Name ist sogar der Erfinder und die Inspiration bekannt, denn das wurde in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts von Toriyama Seki in einem Bildband dargestellt, und der ist so ein berühmter Yokai-Erfinder und Dokumentar von Yokai, die es schon in der Folklore vorher gab. Aber Tenjo-Name ist seine Eigenkreation. Und also in Japan glauben auch viele, dass die einfach so aus dem Volksglauben entstanden sind und wissen gar nicht, dass die häufig dann erst in der Edo-Zeit entwickelt wurden. Und die Inspiration dazu, aber das ist jetzt wirklich nur für uns interessant und nicht für die Hörer, wo der seine Inspiration zum Tenjo-Name hergeholt hat, das basiert nämlich aus dem Tsuresurugusa, und zwar Abschnitt 55, und das ist der Abschnitt Ie no Tsukudio wa Natsu Omune no Tsubeshi. Ja, also was wir alle mal übersetzt haben im Studium. Die Leser, ja. Die Hörer, die ja jetzt wissen wollen, was das heißt, die können mal selber jahrzehntelang Japanologie studieren. Genau, genau. Mhm. Das wird jetzt sicherlich alle überzeugen, das sofort zu machen. Aber was auch noch wichtig ist, und was das Yokai jetzt noch macht, außer creepy an der Decke zu lachen, also wenn man so nachts in Japan schläft und dann so seltsame Geräusche an der Decke hört oder an den Wänden, dann macht man bloß nicht die Augen auf, denn wenn man das Tenjo-Name noch beim Deckenlecken sieht, dann wird man durch den erschreckenden Anblick wahnsinnig und stirbt sofort. Also aufpassen, ne? Aber es stand auch in der japanischen Wikipedia noch, dass es mal einigen Kriegern gelungen ist, so ein Ding einzufangen und dass sie das dann dazu eingesetzt haben, die Decke der Burg von Spinnenweben zu befreien. Dass sie das dann gezwungen haben, die Decken sauber zu machen. Oh. Also wie gemein. Ich fand das Yokai jetzt besonders gut, weil das gleichzeitig total wacky ist, aber vielleicht auch wegen, weil das ja so eine skurrile Idee ist, dass ich finde die schon dann immer irgendwie ein bisschen gruselig, weil das einfach so super weird ist. Mhm. Diese Yokai mag ich jedenfalls am liebsten. Und das ist mein Tasty. Also einmal Shigeru Mizuki in eigentlich all seinen Werken, die er so geschrieben hat, weil das ist echt ein guter Manga-Autor. Und dann Yokai. Aber die kommen dann manchmal vielleicht, wenn ich ein lustiges finde. Das ist ein schönes Segment. Ja. Mhm. Wir müssen mal wieder so ein bisschen den wissenschaftlichen Anspruch an uns hier erhöhen. Ja, richtig. Damit können wir dann die Meditation ablösen. Oh, gute Idee, ja, genau. Stimmt. Wie hieß das eigentlich nochmal? Aura-Meditation? Keine Ahnung. Was? Wovon reden wir überhaupt? Weißt du das? Wir haben doch am Ende immer Karten gezogen und dann haben wir meditiert. Doch, es, ja. Ich glaube, das hieß Weisheiten aus der Stille. Kryon. Aus der Quelle. Kryon. Ja, Meditation. Das haben wir von dem Hörer, ich habe seinen Ursprungsnamen vergessen, geschenkt bekommen. Anunu bekommen. Genau, ja. Shoutout. Ja. Mhm. Und jetzt nach der Folge kommen dann noch die Endnoten, die Henrik vorliest. So ist das. Ja, also freut euch auf die Endnoten. Alle Comics mit Endnoten suche sind Gusta. Überall zwischendurch sagen wir dann so 1. Okay. Ja, ihr könnt uns gerne schreiben, wenn ihr einen Ursprungsnamen wollt, an humoralpathologie@gmail.com oder at sunsunschau oder at bankhale2000 oder at Tim Schierbaum. Ja. Oder at Trotscher ist nicht mehr. Trotscher. Nein. Trotscher. Ich bin nicht bei Twitter, aber ihr könnt mir trotzdem schreiben. Ich bin ja jetzt bei GNU Social in der Föderation. Also das ist so wieder nur für Leute, die weniger Freunde haben wollen und selber Server aufsetzen wollen. Also. Aber kann man jetzt, wenn man an dein Twitter, @Twitter, da was hintwittert, kommt das dann auf dein GNU Social oder ist das komplett ein anderer Account? Nicht auf, nee, das habe ich nicht, also dann sehe ich das halt. Aber also wer wissen will, wo ich bin, ich glaube, das Einfachste ist, man geht auf Twitter und schaut sich meinen gepinnten Tweet an, wo steht, wo ich jetzt bin. Ja, das ist wahrscheinlich am einfachsten. In den Shownotes kann ich einen richtigen Link reinsetzen. Ja, das kommt in die Endnotes. Achso, dann machen wir in den Endnoten. Ja. Ja. Danke. Man muss ja aber aufpassen, weil das ist im Vergleich zu Twitter, also wer da drauf guckt, das ist deutlich NSFW-er. Also nicht draufgehen, während die kleine Tochter gerade auf dem Schoß sitzt und man sagt, guck, die Humoralpathologen haben lustige Twitter. Ist das im Darknet also? Das ist fast im Darknet sozusagen. Ah ja, das haben wir auch vergessen. Das erzählst du dann im nächsten Humoralpathologie, was genau das Darknet ist und wie wir da reinkommen. Genau, und wie man die Waffen kaufen kann. Ja, Waffen nicht. Was gibt's da eigentlich? Ich möchte da Drogen kaufen. Ja, dafür braucht man hier kein Darknet. Ach ja, in Berlin nicht, aber in Tübingen ist das nicht so einfach. Ja, okay. Ja. Das Darknet heißt hier DHL. Sehr schön. Ja, das war's. Ne? Ja. Dann sagen wir auf Wiedersehen, oder? Sehen wir uns alle in der sogenannten nächsten Dimension. Ja, vielen Dank. Okay, das war wieder mal ein Puh. Jetzt werde ich...